Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder die nicht zu ihrem Gesindel gehören, schmeißen die anderen raus, oder sie haben ihr Geld umsonst bezahlt.